Erster singt Gott ein neues Lied. Er tat große Wunder. Seine Kraft hat ihm geholfen. Zweiter Gott zeigte allen Menschen seine Hilfe. Die Völker sahen, dass er gut handelt. Dritter, er dachte an seine Liebe zu Israel. Alle Menschen auf der Erde sahen Gottes Hilfe. Vierter, alle Länder sollen laut für Gott rufen. Seid fröhlich und singt Lieder. Fünfter, singt Lieder für Gott mit der Harfe. Singt laut und spielt Musik. Sechster, spielt Trompeten und Hörner. Ruft laut vor Gott, denn er ist der König. Siebter, das Meer und alle Tiere darin sollen laut sein. Die Welt und alle Menschen sollen rufen. Achter, die Flüsse sollen klatschen. Die Berge sollen zusammen vor Freude singen. Neunter, Gott kommt bald. Er wird über die Welt entscheiden. Er wird alle Völker fair richten.